Halleluja, einen schönen guten Abend euch. Herzlich willkommen zum Intensivabend heute Abend. Freut ihr euch, da zu sein? Ihr wartet wirklich das starke Wirken Gottes. Halleluja, diese Intensivabende sind wirklich speziell und sie laden uns ein, wirklich richtig einzusteigen. Also Gott möchte, dass du heute wirklich voll einsteigst. Also wir steigen immer voll ein. Halleluja. Aber in einem kleineren Rahmen ist das auch eine ganz wunderbare Sache. Ich soll euch ganz liebe Grüße vom Pastor sagen, der in den USA ist, aber ohne Koffer. Die haben den Koffer von München nicht mitgeschickt. Und er sollte eigentlich heute Abend dann da sein, weil er hat ja Sendung und alle Klamotten gebügelt von mir. Hochglanz. Sind im Koffer und werden erst morgen oder so weitergeschickt. Dann ist er schon fast wieder zu Hause. Und genau, jetzt geht er gerade shoppen mit den Assistentinnen vom SIT. Also wir segnen ihn, dass die richtigen Klamotten zustande kommen. Also immerhin TV, ne? Von daher. In Amerika gibt es natürlich eine andere Mode als hier, ne? Genau. Aber sind wir gespannt. Nicht nur die Mode ist entscheidend oft bei den Sendungen. Nicht allein, sondern die Power Gottes. Und das, glaube ich, das wird stark. Halleluja. Und wir haben hier eine starke Zeit. Und Gott sagt in Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, wer ist auferweckt mit Christus? Halleluja. So sucht, was droben ist. Droben. Wo der Christus ist. Der Christus ist droben. Ja? Sitzen zur Rechten Gottes. Der Christus sitzt zur Rechten Gottes. Und wir als die, die mit ihm auferweckt und auferstanden sind, sitzen mit ihm zu seiner Rechten. Ja, es heißt hier, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also sind nicht auf das, was auf der Erde ist, Sorgen, Nöte, Probleme, Krankheiten und so weiter. Nicht auf das sind wir ausgerichtet, sondern wir sind ausgerichtet auf den Christus oben. Halleluja, der alles vollbracht hat. Wir rühmen wirklich sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Und da ist alles schon geschehen, da ist alles schon passiert. Halleluja. Und da, von da aus dient er uns und von da aus dienen wir auch. Und von da aus dient das starke Lobpreisteam, Halleluja, von oben. Denk immer dran, wir sind von oben. Unser wahres Sein ist oben, ist nicht auf dieser Erde, ist nicht mit den Sorgen, Nöten, Problemen dieser Welt verwoben, sondern unser echtes Sein, der wir wirklich sind, die wir wirklich sind, die sind oben zu Hause. Und von oben bestimmen wir das Unten. Nicht das Unten bestimmt das Oben, sondern das Oben bestimmt das Unten. Halleluja. Und das machen wir heute. Und ich freue mich auf einen Abend oben. Sag mal oben. Oben. Und da wollen wir sehen, einfach was der Christus tut, was Jesus tut, welche Aufträge er uns gibt, was im Himmel abgeht und was er möchte, dass hier auf der Erde passiert. An Heilung, Freisetzung, Befreiungen. Weil er hat viel vor. Wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Also wir strecken uns aus, jetzt im Lobpreis, geht voll mit, unterstützt das ganze Lobpreisteam und ja, sucht, was droben ist. Wir suchen auch im Lobpreis das, was droben ist. Wir beten an im Geist und in der Wahrheit, nicht im Fleisch, nicht in den Gefühlen. Oh, wie fühle ich mich gerade? Finger hoch, wie so stark. Smith Wigglesworth, was hat er gesagt? Er hat gesagt, Smith Wigglesworth, fragt nicht, wie er sich fühlt, sondern Smith Wigglesworth sagt Smith Wigglesworth, wie er sich zu fühlen hat. Und das finde ich klasse und das ist super. Und das ist wirklich das Leben im Geist. Und das ist das Leben aus dem Oben. Und da ist es gut. Halleluja. Seid ihr dabei? Ja? Halleluja. Wir preisen ihn und loben ihn. Amen. Ja, genau. Und wir holen jetzt den himmlischen Sound herunter hier auf die Erde, dass unsere ganze Nation durchdrungen ist und durchflutet ist mit diesen himmlischen Klängen, mit diesem himmlischen Sound. Er soll alles erfüllen. Unser Lobpreis, unsere Anbetung kommt vom Himmel und dieser Himmel, der soll alles, alles erfüllen. Thank you. heraus. Und du hast uns herausgerettet aus dem Reich der Finsternis. Und du hast uns versetzt in dein Reich des Lichtes und der Liebe. Und dieses Reich, dein Reich, ist unerschütterlich. Wir leben im Himmel. ist vollbracht und nichts und niemand kann es mehr ändern. Es steht fest, Jesus, du bist der Sieger und wir mit dir. Halleluja. Leben. wir geben dir alle Ehre heute. Alle Ehre, Herr, alle Ehre. Alle Ehre dir, dem Auferstandenen, dem Herrn der Herrlichkeit, dem, der auf dem Thron sitzt und der regiert, der uns erlöst hat von jeder Schuld, uns geheilt hat von jeder Krankheit, der uns gerecht gemacht hat, uns stark gemacht hat, der uns in seine Wesensklasse versetzt hat, der uns zu neuen Schöpfungen gemacht hat. Oh, Halleluja, der uns froh gemacht hat, der uns glücklich gemacht hat, der uns zu Liebenden gemacht hat. Danke, Herr, und der die Liebe ist. Alle Ehre dir, Herr, alle Ehre dir, alle Ehre. Oh, die ganze Schöpfung ruft dir zu. Halleluja, alle Ehre dir, alle Ehre dir. Macht, Reichtum, Stärke, Weisheit, Autorität, Reichtum, alles dir, Weisheit, Anbetung, all unsere Anbetung dir. Herr, wir beten niemand und nichts anderes an, außer dir allein. Du bist würdig. Halleluja. Oh, danke, Herr. Du hast den Preis bezahlt für uns. Danke, Herr. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Oh. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und danke, Herr, dass du der Größere in uns bist. Der Größere, Halleluja, der Größere in uns. Der Größere, der Größere. Er sagt dir heute Abend, ich bin der Größere in dir. Ich bin der Größere in dir. Ich bin der Größere in dir. Fürchte dich nicht, weil ich überwunden habe und du überwindest und hast überwunden mit mir. Halleluja. Größere lebt in dir, der Stärkere lebt in dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns wirklich zu Herrschern gemacht hast, über alle Finsternis, mit dir zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Ah, wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Danke, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Herr, wo du angebetet wirst im Geist und in der Wahrheit, da bist du da. Halleluja, da kann sich nichts mehr halten, nichts anderes mehr. Halleluja. Danke, Herr. Herr, unsere Herzen sind ausgerichtet auf dich allein. Tu alles andere weg, tu jeden anderen Gedanken weg. Tu alles andere weg, alles andere. Tu es weg, weil wir haben Autorität über unsere Gedanken. Wir gebieten ihnen. Und sie gehen in Unterordnung unter Jesus. Halleluja. Und wir sind ausgerichtet auf unseren Gott. Halleluja. Halleluja. Das heißt im Psalm 73, doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Halleluja. Herr, du bist der Fels unseres Herzens. Du bist unser Fels. Du bist unsere feste Burg. Halleluja. In die wir hineinrennen. Oh, danke, Herr. Und wir können nicht vom Feind überwältigt werden. Halleluja, danke, Herr. Du bist unsere feste Burg. Sag mal, du bist meine feste Burg. Meine feste Burg. Er ist unser sicherer Hafen. Halleluja. Und er hat überwunden. Und er hat gesiegt. Und dieser Sieg gilt für alle Zeit. Für alle Zeit. Er gilt für jede Situation. Egal wie groß, egal wie klein sie ist. Sie gilt für alles. Für alles, Herr. Und wir preisen dich heute für deinen Sieg, der schon da ist, der feststeht in alle Ewigkeit, den dir niemand nehmen kann. Halleluja. Und den uns auch niemand nehmen kann. Danke, dass wir bestimmt sind, zu siegen. Sieger wieder zu sein, in jeder einzelnen Situation und nicht zu verlieren. Halleluja. Und Herr, wir stehen fest auf deinem Sieg und in deiner Herrschaft. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Bade dich mal in diesem Sieg. Bade dich mal in diesem Sieg. Halleluja. Kann man sich baden im Sieg? Und man kann sich baden in dem Strom, der vom Thron Gottes ausgeht. Weil da geht ein Strom aus vom Thron Gottes. Halleluja. Und wohin dieser Strom kommt, bringt er Leben. Dieser Strom ist voller Leben. Und alles wird gesund, wohin der Strom kommt. Alles wird gesund. Deshalb steig einfach ein in diesen Strom. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Tauch ein. Tauch hinein. Tauch hinein in diesen Strom. Ganz tief. Erst knöcheltief, dann knietief, dann hüfttief. Und dann, dass wir nur noch schwimmen können. Halleluja. Oh, danke, Herr, dass wir schwimmen heute in deinem Herrlichkeitsstrom, in deinem Heilungsstrom, der direkt aus deinem Thron fließt. Danke, Herr, danke, dass da viele Fische sind in diesem Strom. Oh, danke, Herr, dass da Fruchtbarkeit drin ist. Und danke, dass dieser Strom in unserem Inneren fließt, genau in unserem Inneren. In deinem Inneren fließt dieser Strom. Wow. Und er ist stark. Er ist stärker als alles andere. Herr, wir geben diesem Strom, der von deinem Thron, der in unserem Inneren ist, ausgeht, allen Raum. Und wir lassen uns von diesem Strom überfluten. Oh, überfluten. Lass dich gerade jetzt überfluten. Überfluten. Da sind Fluten. Da sind Fluten, die von seinem Thron ausgehen. Lass dich überfluten. Überfluten. Überfluten. Gerade jetzt. Dein Körper, deine Seele, dein ganzes Sein. Lass es überfluten. Lass dich ganz überfluten. Lass dich ganz überfluten. Oh, das ist eine Überflutung. Überflutung, ist eine gute Überflutung. Das ist die göttliche Überflutung. Halleluja, danke Herr. Danke Herr. Und da ist Fruchtbarkeit in dieser Überflutung. Da ist Heilung in dieser Überflutung. Da ist Stärke in dieser Überflutung. Oh, Halleluja. Da kommen alle Verheißungen zustande. Da kommt alles zustande, was Gott dir versprochen hat. Was Gott uns versprochen hat. Das kommt alles zustande. Gott sagt, ich empfinde, Gott sagt wirklich, denke an die Verheißungen, die ich dir gegeben habe. Denk an die, auch an die prophetischen Worte, die ich dir gegeben habe. Und stell dich darauf. Jetzt wirklich aus diesem Strom alles, was du brauchst, das alles drin, das alles, was das Versorgung auch drin, Versorgung, Versorgung, alles drin, was du brauchst, gerade jetzt brauchst. Nimm es, nimm es. Gott gibt gerne, Gott möchte geben. Und er sucht einen Empfänger. Gott sucht Empfänger. Und er fragt dich: Willst du heute Abend ein Empfänger sein von meinen Segnungen? Du kannst einfach nur sagen, ja, Herr, ich bin ein Empfänger von all deinen Segnungen. Bin ein Empfänger von all deinen Segnungen. Ein Empfänger von all deinen Segnungen. Und ich nehme alles. Danke, Herr. Das heißt, wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen, der in der Himmelswelt ist. Weißt du, alles steht dir offen. Als Sohn Gottes gibt es kein Limit. Da sagt Gott nicht, nee, das darfst du haben, aber das nicht. Sondern Gott sagt, alles ist für dich. Das heißt, wenn er seinen einzigartig geborenen Sohn uns geschenkt hat, hingegeben hat für uns, heißt es, wie würde er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Wow. Alles. Alles, was wir jetzt brauchen, alles, was wir jemals brauchen werden, alles. Alles. Er braucht nur unser Vertrauen. Er braucht nur unser Vertrauen. Dass wir ihm wirklich vertrauen. Dass er uns das, dass Gott gut ist. Weil das ist manchmal am angegriffensten. Dass Gott wirklich gut ist, dass er wirklich es gut mit dir meint. Auch wenn es im Äußeren nicht immer so aussieht. Aber dass Gott es hundertprozentig gut mit dir meint, für dich ist. Wer könnte gegen dich sein? Wer könnte gegen dich sein? Wer könnte gegen dich sein? Hörst du es? Wenn Gott für dich ist, wer könnte gegen dich sein? Könnte sich irgendetwas erheben gegen dich? Nein. Und wenn es sich erhebt, sprechen wir, heißt es, jede Waffe, die sich gegen uns erhebt, sprechen wir schuldig im Gericht, weil das unser Erbteil ist als neuer Bund, Söhne des Herrn. Und unsere Gerechtigkeit kommt von ihm. Wir sind die gerechtgemachten, im Blut gewaschenen Söhne. Und deshalb hat der Feind nichts an uns und verschwindet. Und wir freuen uns im Herrn. Wuhu! Wir freuen uns in dir, Herr. Wir freuen uns in dir. Wuhu! Wir freuen uns in dir, weil du so gut bist. Weil du so gut bist. Weil du noch viel besser bist, als wir das begreifen momentan. Und weil wir das jeden Tag noch mehr erfassen. Herr, wie gut du bist. Wie gut du wirklich bist. Danke, Herr, dass wir ein ganzes Leben plus die ganze Ewigkeit dafür brauchen, zu erkennen und immer mehr zu erfassen, Herr, wie gut du bist. Halleluja. Liebst du deinen Gott? Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich. Du bist so gut, dass du so gut bist. Das ist der Hammer. Und danke, dass die Welt es immer mehr erkennt. Dass sie gerannt kommen und sagen, ja, den Gott will ich auch. Wer so gut ist, das lasse ich mir nicht entgehen. Danke, dass die Welt es erkennt. Was ihnen entgeht. Was ihnen entgeht. Halleluja. Oh, danke, Herr. Oh, wir preisen dich. Halleluja. Und jetzt lade ich dich ein, was du empfangen hast oder gerade jetzt noch empfängst, wirklich uns weiterzugeben. Einfach für, wenn es vielleicht für jemanden hier ist oder für uns alle oder für, vielleicht für jemanden am Livestream oder allgemeinen einen Eindruck, den du von Gott bekommen hast. Ne? Wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, in dem sein Heiliger Geist wohnt, hat etwas. Wir können ihn hören. Wir können ihn hören. Der Heilige Geist lebt in uns. Er sprudelt die ganze Zeit. Und wir können hören. Und er möchte durch dich einfach anderen dienen, uns dienen. Deshalb streck dich aus im Geist und empfang gerade jetzt einen Eindruck, wo er eine Einzelperson oder mehreren dienen möchte oder uns allen. Wir sind im Raum des Geistes und Gott liebt es zu dienen und er liebt es, auch viele zu benutzen. Halleluja, durch viele zu fließen. Danke, Jesus. Halleluja. Preis sei dir, Jesus. Danke, Herr. Danke. Danke, in deiner Herrlichkeit sind wir zu Hause. Wie wir gesungen haben, unerschütterlich, hatte ich den Eindruck, dass mindestens eine Person hier ist, der gerade das Gegenteil erlebt, dem der Boden unter den Füßen wackelt, der einfach in einer sehr unsicheren Situation ist und womöglich von anderen Menschen sagen wir, den Boden unter den Füßen wackelig gemacht wird. Das ist das eine. Und dazu, ich weiß nicht, ob es zusammengehört oder separat, aber auch, dass eine steinerne, also eine Menschenskulptur aus Stein, die auf dem Sockel stand, wurde der Sockel abgesägt, dass die Skulptur sich neigte und umzustürzen drohte. Kann zusammengehören, dass jemand gerade erlebt, dass eben so am Stuhlbein gesägt wird. Oder auch wenn jetzt diese Menschenskulptur da ist aus Stein, dass ein alter Mensch wirklich nun zu Recht abgesägt wird, dass ein neuer, fleischender Mensch herauskommt, der von Gott geschaffen ist. Es kann das ganz Irdische sein, jemand bringt einen Boden unter den Füßen zum Wackeln, oder eben, dass wirklich der alte Mensch vom Sockel zurechtfällt, damit ein neuer entstehen kann. Wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, ich habe also keine direkte Person, aber also irgendwo hat der angesprochen, Boden gewackelt. Ja, genau, Boden wackelt. Okay. Willst du für ihn beten? Ja. Dass du vielleicht mal aufstehst, das wäre super. Dann betet sie über dich. Wie heißt du? Ja, Stefan. Herr Jesus Christus, du bist voll in der Situation, du bist voll im Überblick. Du allein weißt, was das für Stefan bedeutet. Und dein Geist sagt es dem Stefan, seinen Geist, der du in ihn gelegt hast. Und du bist der Fels, du bist der feste Grund und Boden. Du bist es, der ihn erdet, der ihn zum einen auf festen Boden stellt, zum anderen ganz nach oben ausrichtet, dass nach oben schaut und dort seinen Halt von oben bekommt und gleichzeitig die ganze Gotteskraft durch ihn strömt und ihn fest verwurzelt auf deinem Fels, der Jesus Christus heißt, der Fels von Golgatha. Und du bist es, der die Stärke, die Kraft, die Macht im Stefan ist. Fülle ihn ganz und gar mit deiner Kraft, mit deiner Sicherheit, die ihn unabhängig macht von anderen Menschen, weil er weiß, Christus ist mein Fels. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Yes. Halleluja. Einfach anfangen zum Singen, wenn das okay ist. Okay. Ich bin dein Durchsprecher, ich bin dein Durchsprecher, ich durchspreche alles, ich bin in dir. Du nasit rendajute, guna sanduce kurei, una satoria gema, das neue Land ist da. Jonas sieht rund dei, du musst nicht mehr im Kreis gehen. Jonas sagt, Jonas, schau nicht in die Ferne. Das Land ist hier, das Land ist da. Schreite ein in das Neue, schreite ein. Nos denos dan Kreis gesehen und wie man im Alten gehen möchte und immer wieder reingezogen wird und der Geist und dann wie Menschen einfach in die Ferne schauen und wie wenn man durch die Wüste geht und die Ferne anschaut, das verheißene Land einzunehmen, aber das neue Land ist da und du schreitest einfach, du bist eingetreten in das neue Land. Das ist da, das ist dieser Fokus, wo du herziehst. Er ist da, er ist nicht weit weg, sondern er ist da und das betrifft ganz viele. Das betrifft wirklich sehr, sehr, sehr viele. das neue Land. Du bist in ihm, du bist verborgen, du bist verschmolzen mit Christus, du bist in ihm geborgen, du bist eingehüllt in seine Liebe. Du bist auf dem Felsen. Er redet zu dir und spricht zu deinem Herzen. Ganz individuell. Zu jedem spricht er auf seine Art. Und das Reden Gottes ist höher und viel lauter, viel lauter, viel lauter. Nimm dir Zeit zu hören, mach Spaziergänge und höre, was der Geist dir sagt. Er leitet dich auf den Höhen einher, nicht durch die Tiefen, sondern über die Höhen lässt er dich einherschreiten. Er ist die Liebe in dir. Du bist verschmolzen mit ihm und gehst mit ihm. Amen. Halleluja. Amen. Ich habe einen Kamm gesehen und dann habe ich das Wort bekommen, alles über einen Kamm scheren. Und die Bedeutung davon ist, dass man nichts differenziert, nichts unterscheidet, sondern wahllos einfach alles in einen Topf wirft. Und Gott sagt, das können die Söhne und Töchter Gottes können sich so etwas nicht leisten. Gerade jetzt in den Zeiten, denen wir entgegengehen, stellen wir uns nicht dieser Welt gleich und scheren alles über einen Kamm, sondern wir brauchen die Gabe der Unterscheidung und wir brauchen Weisheit vom Herrn. Und das möchte ich jetzt hier einfach im Namen von Jesus Christus freisetzen, dass jeder von uns mit der Gabe der Unterscheidung geht und mit der Weisheit Gottes, damit wir nicht in die Falle tappen und alles über einen Kamm scheren, wenn der Feind kommt und mit seinen Tücken und Lügen und mit seinem Hintenrum uns praktisch verblenden will, sage ich jetzt mal. Und dass wir da ganz klar unterscheiden, dass jetzt die Zeit da ist, wo wir das ganz dringend brauchen. Ja. Josua 1, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wohin du gehst. Und ich hatte drei Personen vor Augen, aber ich glaube, es betrifft mehrere. Eine Person stand unmittelbar vor einer großen Fahrt oder Reise und da und einfach mit einem mulmigen Gefühl oder ja, mit ein bisschen Verzagtheit. Und da will ich das einfach drüber ausrufen. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und die zweite Person war, es war irgendwas abgeschlossen. Es ging, das Alte ist gerade eine Tür zugegangen und ist im Begriff, in was Neues reinzugehen. An der Schwelle, wo eine neue Tür einfach aufgeht, ein neues Land einzunehmen. Und auch darüber will ich das ausrufen und freisetzen. Hab keine Angst. Und die dritte Person war so, dass es sich im Sichtbaren anfühlt, wie ja, dass du noch irgendwie Gebundenheiten konfrontierst, so im Sichtbaren. Aber dein himmlischer Vater sagt, ich habe dich frei gemacht. Ich habe den Preis bezahlt, du bist frei. Es ist vollbracht, nimm das an und geh auch da durch die Tür. Nimm diese Befreiung an, du bist frei. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Und ja, der Herr hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen, super. Starke Worte. Halleluja. Nimm das wirklich, wo das zu dir auch persönlich gesprochen hat oder auch im Livestream. Nimm das wirklich. Nimm diese Worte, weil Gott spricht hier heute Abend ganz mächtig und er bringt durch sein Wort Veränderung, Durchbrüche. Halleluja. Weitergehen. Freiheit von Angst und so weiter. Ich habe so einen Eindruck gehabt, wenn ich am Wasserfall bin und Gott oben steht und das ganze Wasser alles so über mich rüberschüttet. So, und dass er einen einfach das, was vorher gesungen hat oder was vorher gesagt hast, dass er alles rüberschüttet über einen. Der Herr spürt alles durch, bei jedem Einzelnen mit seinem wunderbaren Strom, der direkt aus dem Thron kommt. Halleluja. Was für ein wunderbarer und starker Gott. Willst du mal sagen? Ich weiß nicht mehr, bei was es war, beim Singen oder bei dem, was du gesagt hast, aber ich habe zwar mich selber gemeint, aber ich glaube, das betrifft auch viele. Dieser geistliche Mensch, der wir in Wirklichkeit sind, vom Himmel her. Ich habe dich so in dieser mächtigen Lichtrüstung gesehen. Also der geistliche Mensch von uns. Und die ängstliche Seele, die manchmal so eben Angst hat, vor all dem Neuen und sowas. Ich habe die so richtig da reingerufen. Also, so wie im Psalm 103, jetzt lobe den Herrn, aber komm zu mir, also komm innen rein. Du bist nicht abgelehnt mit deiner Angst, du bist geliebt. Gott versteht alles, er weiß auch, warum du vor was Angst hast. Aber komm jetzt da rein. Du bist die mächtige Tochter Gottes und der mächtige Sohn, wer wir halt auch sind. Und dann kann ich stehen bleiben. Dann kann niemand mich umwerfen. Meine Seele kann man leicht umwerfen. Aber wenn ich mir klar mache, ich bin in dieser Lichtrüstung, mein geistlicher Mensch, der ist schon in Sicherheit. Und der bleibt stehen in den Angriffen. Und das hat mir geholfen, meine Seele da reinzunehmen. Also, wir rufen jede Seele herein in das wahre Sein, in den wahren geistlichen Mensch, der voller Licht ist, voller Kraft ist, voller Liebe ist, Kraft und Besonnenheit. Wow, und der sind wir eigentlich. Und da sind wir stark. Wow, wow, stark. Gott spricht. Das ist wunderbar. Und er spricht weiter jetzt. Halleluja. Durch mächtige Prediger des Wortes heute Abend. Und nimm sie auf, wirklich nimm jeden Einzelnen auf, was Gott ihm gegeben hat. Wirklich, Gott spricht zu dir heute hier live zu dir am Livestream auch oder wenn du es später nachhörst. Und lass dich wirklich von Gott beschenken und lass Gott zu dir sprechen. Halleluja. Amen. Die Astrid beginnt. Amen. Wow, so eine Gegenwart Gottes. Weißt du, das ist so der Hammer. Und ich bin einfach dankbar. Voller Dankbarkeit, dass ich einen Herrn habe, der so voller Liebe ist, dass Jesus für mich gestorben ist, damit ich frei sein kann, dass ich hier auf dieser Erde wie im Himmel so auf Erden leben kann. Und da ist so eine Freude, so eine tiefe, tiefe Freude. Und das ist das, was uns niemand nehmen kann, weil es nicht von außen kommt, sondern weil es aus dem Inneren ist. Es ist unser innerer Mensch, unser Geist, ja, unser von Neuem geborener Geist. Das ist unser wahres Sein. Und unser Bestreben ist einfach immer mehr, dieses Leben im Geist, in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit Gottes kennenzulernen. Gott gießt seinen Hunger aus. Weißt du, einen Hunger nach mehr von ihm. Einen Hunger danach, ihn tiefer kennenzulernen. Hunger nach ihm. Die Tiefe ruft der Tiefe zu. Tiefen göttlicher Offenbarung, Tiefen erquickender Gegenwart, seiner Gegenwart, Tiefen seiner leidenschaftlichen Liebe zu dir, unendliche Tiefen, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Oh, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Oh. Oh, seine Tiefe ruft deiner Tiefe zu. Weißt du, er zieht uns näher, immer tiefer an sich heran, immer tiefer. Und immer mehr fällt alles Äußere ab, alles Sorgen, alles um sich selber drehen, all diese Probleme, all diese Gedanken, all das, was dich im Äußeren bedrängen will. Weißt du, mich hat es am Sonntag so getroffen, als Pastor Georg diese Geschichte aus dem Alten Testament erzählt hat und wo der Mann zu seiner Frau gekommen ist, die so bitterlich geweint hat, weil sie keine Kinder bekommen hatte, und er zu ihr gesagt hat: Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Weißt du, und genau das sagt Gott zu dir heute Abend: Bin ich dir nicht viel mehr wert als jeder Urlaub, als jeder Reichtum, als alles, was du haben kannst? Bin ich dir nicht viel mehr wert als jeder Umstand, als jedes Problem, als alles Sichtbare? Bin ich dir nicht viel mehr wert als all das Alte, was in deinem Leben war? Ob es gut war, ob es schlecht war, bin ich dir nicht viel mehr wert? Weißt du, du bist alles wert für ihn. Alles wert. Er liebt dich, weil er dich wertvoll gemacht hat, weil du kostbar bist für ihn. Er kennt dich. Er kennt dich so genau. Jedes einzelne Haar auf deinem Kopf hat er gezählt. Und du warst alles wert für ihn. Er hat sich vollkommen hingegeben für dich. Und er ruft dich heute Abend. Ich spüre so einen Ruf, so einen Hunger, so ein Drängen. Weißt du, keinen Druck. Gott macht keinen Druck. Aber da ist so ein Drängen. Komm tiefer. Komm tiefer. Fürchte dich nicht vor mir. Komm tiefer. Er hat Neues für dich. Neues Land. Neue Dimensionen seiner Gegenwart. Er hebt dich höher, höher, höher wie jemals zuvor. Oh, neue Dimensionen seiner Herrlichkeit, neue Dimensionen. Weißt du, bei Gott ist nie was abgestanden, ist nie was alt, sondern er hat immer Neues für dich, Neues, Neues. Und er schaut nicht zurück, genauso wie du nicht zurückschaust. Sondern du gehst vorwärts mit ihm. Du bist ein Pionier, das ist doch cool. Weißt du, das ist abenteuerlich, Pionier zu sein, neues Land zu entdecken, neues Land zu erforschen, das ist cool. Weißt du, aber das bedeutet halt auch im Umkehrschwung, dass wir unsere Komfortzone verlassen dürfen. Die heißgeliebte Komfortzone, wo es so schön kuschelig ist, wo es so sicher ist, wo man genau weiß, ja, wenn ich das mache, dann funktioniert so, und wenn ich so denke, dann funktioniert so. Aber weißt du, in der Komfortzone ist langweilig. Tritt raus aus deiner Komfortzone. Wag es, wag es. Weißt du, jetzt stehen wir mal alle auf. Aber genau, und wer das möchte, wer seine Komfortzone wirklich verlassen möchte, weil Gott hört es und der sieht es, der tritt einfach einen Schritt vor und sagt: So, Herr, ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen und neue Dimensionen, und die neue Dimensionen, da deiner Gegenwart einzutreten und neues Land einzunehmen. In Jesu Namen. Amen. Juhu. Und du weißt ja, Gott erhört Gebete. Wow, es wird cool. Es wird einfach cool. Du kannst dich freuen und dankbar sein. Amen. Ehre sei Gott. Amen. Genau auf unsere Wertvorstellungen möchte Gott heute eingehen. Wie viel wert bin ich dir? Und er hat mir dafür Lukas 16 das Gleichnis des untreuen Haushalters. Und er sagt ab Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und wir geben uns zufrieden mit dem Geringsten, was er, der Eigentümer von alles und uns nur Verwalter sind. Er hat uns Kinder gegeben, er hat uns einen Arbeitsplatz für manche gegeben, er hat ein Auto, ein Haus gegeben, aber wir geben uns damit sehr schnell zufrieden, obwohl er das hier als das Geringste bezeichnet. Er möchte uns, das hat er mir klar gesagt, aus dir und mir ein Verwalter, eine Verwalterin seiner Reichtümer. Und er hat dir dein Kind, genauso wie er das Kind von Abraham Isaak gegeben hat. Und 1. Moses Kapitel 22, ab Vers 2 hat er Abraham gesagt, gib mir mal nochmal diesen Sohn zurück. Er wollte ihn prüfen. Als Abraham die Prüfung bestanden hat, was hat er im Vers 17, 14 erstmal gesagt? Ich weiß jetzt, dass du mich liebst. Und Vers 17 hat er gesagt, ich mag deinen Namen groß und dein Samen wird ewiglich mächtig sein. Wir geben uns zufrieden mit den Reichtümern der Welt und somit können wir nicht manchmal das Reichtum Gottes verwalten, was gar nicht bepreisen werden kann. Was er für dich und für mich hat, kann man nicht ökonomisch bewerten. Frieden, Gesundheit, Ruhe. Und manchmal haben wir 10 Leute, die hierher reinkommen mit Rollstühlen. Und manchmal gehen sie wieder daheim mit diesen Rollstühlen. Und da habe ich den Herrn gefragt, was ist denn los damit? Diese Leute haben das Geld wahrscheinlich, aber sie können die Gesundheit nicht kaufen. Und ich habe euch zu Verwalter und Verwalterin meine Reichtümer. Aber sobald ich euch auf die Probe stellt, was ich euch abgegeben habe, eure Kinder, eure Hause, wenn ich dir sage, zum Beispiel im Gottesdienst, das ist mir schon dreimal hier passiert, dass ich reinkomme, 50 Euro in meine Tasche hat und er sagt mir, gib das jetzt. Und ich gebe das in die Opfergabe, in die Opfereimer. Und dann direkt 3 Tage später bekomme ich 500 Euro. Und das ist nur Reichtümer dieser Welt. Aber wonach die Welt sich sehnt, was die Welt sich wünscht, sind eigentlich Reichtümer, die sie nicht mit Geld kaufen können. Und wir sind Verwalter. Aber weil wir uns im Geringsten nicht treu erwiesen haben, kann er uns nicht, manchmal nicht alle, natürlich je nachdem wir gehorchen, kann er uns manchmal seine Reichtümer nicht anvertrauen. Und wenn er ist nicht Herr über alles in deinem Leben, dann ist er nicht Herr überall. In Englisch sagt man, wenn er, if he's not Lord about everything, he's not Lord at all. Das ist die Botschaft, die ich heute habe. Alles, was er dir gegeben hat, das nennt er das Geringste. Und manchmal als Herr, wie wir gesungen haben, kommt er und er fragt dich, gib mir das. Und du sagst, nee, ich will nicht aus meiner Komfortzone gehen. Nee, aber er sagt, das ist das Geringste. Wie kann ich dir himmlische Reichtümer anvertrauen, wenn du nicht mit dem Geringsten, das ich dir gegeben habe, umgehen kann, vertrauenswürdigerweise? Das ist die Frage, die ich an uns stellen möchte. Ich weiß, dass wir Hunger sind nach mehr. Unser Name ist Glory Life Zentrum, ein Ort, wo die Menschen reinkommen und Gott erleben können. Weil sie haben herausgefunden, dass in der Welt eine Lüge da ist. Die Leute arbeiten sich kaputt. Sie haben ein volles Konto. Aber sie merken am Ende, dass es lebenswichtige Dinge, also Dinge, die für das Leben wichtig sind, aber die können das nicht kaufen, weil das ist kein Preis hat. Das ist seine Reichtümer. Und ihr werdet merken, in der Welt, wenn man den Marktwert betrachtet, Gold ist sehr teuer. Aber Wasser ist viel wichtiger als Gold. Sein Nutzwert ist mehr bereichernd für die Menschheit als Gold. Also lebenswichtige Dinge hat er so gemacht, dass das Geld eigentlich dafür wertlos ist, also nützlos, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Und ich habe ein Wort der Erkenntnis empfangen für zwei Ehepaaren. Eure Frauen, Ehefrauen sind krank. Sie sind gläubig. Ihr seid gläubig. Aber der Herr sagt zu dir heute, sag zu mir, selbst wenn du meine Frau nicht heilst, ich werde dich verehren. Selbst wen? Das hat Daniel in Kapitel 3 vom Vers 16 gesagt, als Nebukadnezar und ihn zwingen wollte, das goldene Standbild anzubeten, hat er gesagt, ich weiß, dass der Herr mich aus dem brennenden Feuerofen, aus deiner Hand retten kann. Aber selbst wenn er das nicht machen würde, ich werde deine Götter nicht anbeten. Selbst wenn. Und der Ofen war siebenmal heißer als übrig. Was für eine Herrlichkeit ist da stattgefunden? Hat das stattgefunden? Wir wollen die große Herrlichkeit haben. Wir wollen die stärkere Herrlichkeit haben. Aber der Preis dafür muss unsere Wertvorstellung umgestellt werden. Was ist dir wertvoll? Ich, der Christus, oder was ich dir sogar anvertraut habe, deine Kinder, deine Arbeitsstelle oder was weiß ich. Seid bereit, wenn ich der Herr komme und dich auf die Probe stelle, wie wir am Sonntag Predigt bekommen haben, geh tiefer in meine Liebe. Lieb mich mehr. Lieb der Heiler mehr als die Heilung. Lieb der Befreier mehr als die Befreiung. Ich suche nach Verwalter meiner Reichtümer. Ihr seid gesegnet. Amen. Halleluja. Wir sind von oben. Wir haben es heute schon mal gehört. Wir sind nicht von dieser Welt. sondern wir sind von oben. Und wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Und wie es gesagt wurde, Gott hat uns letztendlich alles anvertraut. Alles gehört euch. Jesus hat es vollbracht am Kreuz. Er hat wirklich alles bis ins letzte Detail vollbracht am Kreuz. Für uns, für dich und für mich. Letztendlich hat er das wiederhergestellt in uns, was verloren gegangen ist, damals im Paradies. Und er hat noch eins draufgesetzt. Er hat wirklich noch eins draufgesetzt. Und mit diesen Sachen, das sollten wir uns bewusst sein. Das sollte in unser Denken sein. Das sollte in uns allem sein, um dann auch damit umgehen zu können, um dann das auch zu nutzen, es letztendlich auch zu verwalten, das alles, was Gott uns gegeben hat. Gott ist im Himmel. Jesus ist im Himmel. Aber wir sind hier. Wir sind seine Kinder und wir sind jetzt an seiner Stadt hier, um dieses Licht, dieses Leben in die Welt zu bringen, um diese letztendlich alles, was es zu verwalten gibt, zu verwalten. Und dieses Denken sollten wir auch haben. Na, das sollte in unser Denken rein, in unser Sprechen rein. Wer von euch glaubt, dass Gott gut ist? Halleluja. Gott ist vollkommen gut. Von ihm kommen nur gute Dinge, heißt es im Wort. Aber der Teufel will uns davon abhalten. Ja? Und wer kennt das von euch? Obwohl wir eigentlich wissen, alles gehört uns, obwohl wir eigentlich wissen, wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen, obwohl wir eigentlich wissen, dass Gott unser Versorger ist, egal in welcher Situation. Wem geht es ab und zu, dass doch andere Gedanken kommen? Ich out mich auch. Ja. Und ich sag euch, letztendlich beginnt da das erste Schlachtfeld in unseren Gedanken. Der Teufel versucht dir Gedanken reinzubringen, die letztendlich nicht deine sind, und auch nicht die von Gott sind. Und das Schlachtfeld beginnt in deinen Gedanken. Ja? Wer kennt es? Keine Ahnung, wenn er Situationen hat, ich nenne jetzt einfach mal im Körper oder irgendwas, Symptome, wenn irgendwelche Symptome kommen, fängt es irgendwann an zu rattern. Oh ja, meine Oma hat es gehabt, mein Großvater hat es gehabt, keine Ahnung. Und jetzt habe ich auch die Symptome, könnte ja das und das sein. Ne? Und dann geht es weiter. Und das und jenes noch. Und so fangst du in den Gedanken an. Oder jemand hat dich komisch angeschaut. Der Teufel setzt den Gedanken ein, boah, der mag mich nicht mehr. Boah, was habe ich dem denn getan? Warum hat er mich jetzt so komisch angeguckt? Warum hat er mich ignoriert? Ich gehe hier in eine Gemeinde, komme hier rein und der ignoriert mich einfach. Vielleicht hat er auch noch was Blödes gerade in dem Augenblick gesagt, weil es ihm selber nicht gut ging oder irgendwas. Ja, was erlaubt er sich denn eigentlich? Was ist denn hier los? Ne? Fängt es da drin zu rattern an. Boah, in dieser Gemeinde, ob ich da richtig bin, der hat mich einfach ignoriert. Ja, kann doch nicht sein, oder? Also ich komme hier rein und der ignoriert mich. Ich glaube, da bin ich nicht richtig. Ja, kennt ihr die Gedanken? Ja? Nein, ihr kennt ihn nicht, okay. Anderes Beispiel, keine Ahnung, du bist im Job, du sollst irgendwas tun, ne? Du kriegst eine neue Aufgabe zugeteilt. Erster Gedanke, boah, wie soll ich das schaffen? Ich kann das doch gar nicht. Wie soll ich das hinkriegen? Was? Nächste Woche soll ich da fertig sein da damit? Ich habe das noch nie gemacht. Wie soll ich das jemals hinkriegen? Ja, was ist mit meinem Wochenende? Wie, soll ich jetzt Tag und Nacht da durcharbeiten? Wie hat sich das jetzt hier mein Chef vorgestellt? Und vor allem, wow, na, da hängt jetzt einiges doch dran. Und ja, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich einfach nicht. Gedanken. Gedanken. Es fängt in deinem Kopf an. Es fängt wirklich in deinem Kopf an, das Schlachtfeld. Und Letztendlich heißt es in 2. Korinther 10, 4 bis 5, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Letztendlich heißt es hier, dass der Kampf erstmal in deinen Gedanken passiert. Weißt du, wenn du Gedanken hast, Gedanken können dich runterziehen. Gedanken können deinen ganzen Körper lähmen. Gedanken können dich so weit bringen, dass du nicht mehr in der Lage bist, morgens aufzustehen. Gedanken können dich so weit bringen, dass du nicht mehr in den Job gehen möchtest. Gedanken können dich so weit bringen, dass du keine Freude mehr in deinem Leben hast, dass du andere Menschen verachtest, dass du komisch reagierst, dass du ausgelaugt bist. Das alles können Gedanken auslösen. Es ist der Teufel, der dir was reinsetzt. Es ist der Teufel, der dir die Gedanken reinsetzt, einer nach dem anderen. Und die Spirale geht nach unten. Der Kampf letztendlich beginnt. Dabei musst du aber wissen, dass dein Kampf eigentlich gewonnen ist. Dabei musst du eigentlich wissen, dass du gar nicht mehr kämpfen musst. Dabei musst du wissen, dass du eigentlich vollkommen erneuert bist. Eine neue Schöpfung, dass du die Gedanken Gottes in dir hast, in deinem Geist. Da ist alles, was du benötigst. Die Frage ist, wie weit lässt du es zu? Die Frage ist, mit was gehst du dagegen? Lässt du den Gedanken freien Lauf? Wirst du merken, wie es runter und runter und runter geht. Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich kenne das. Wenn das Karussell mal angeht, ne, fängt es an. Und runter und runter und runter und runter. Und irgendwann bist du in so einem Loch drin, wo du denkst, wow, wie bin ich denn hier reingekommen und wie komme ich da überhaupt mal wieder raus? Und dann brauchst du vielleicht Hilfe. Auch nicht schlimm, Gott ist gnädig und wir können ja auch beten für andere, um aus genau so einem Loch wieder rauszukommen. Aber letztendlich ist es nicht Gottes Wille, dass du in diesem Loch unten bist. Gottes Wille ist, dass du sagst nein, nein, dass du mit dem Wort Gottes dagegen gehst. Und sagst, nein, das stimmt doch gar nicht. Nein, das ist doch eine Lüge des Teufels. Ne? So wie wir es hier lesen. Du hast, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht das, was du tun musst, sondern es ist das Wort Gottes, diese Kraft, die du einfach nur einsetzen musst. Und es zerstört jedes Bollwerk. Alles, was gegen dich kommt, zerstört es. Es zerstört es. Es zerstört es. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Es liegt an uns, es zu verwalten, es einzusetzen, es zu tun. Ja? Und deswegen sagt auch Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Denkt in einer neuen Weise zu denken. Ne? Verändert euer Denken, verändert eure Gesinnung. Nach was? Nicht nach der Welt, heißt es hier. Sondern nach dem Wort Gottes. Nach dem Wort Gottes. Und das ist in jeder Situation. Wisst ihr, ich habe es ja schon oft in der Predigt erwähnt, wo der Arzt dann zu mir gesagt hat, noch 6 Monate zu leben. Ne? Und ich sage es euch ganz ehrlich, zum einen, ja, ich bin mit dem Wort Gottes dagegen gegangen, auf das möchte ich gar nicht rein, aber da auch selbst danach, selbst wo der Arzt gesagt hat, jetzt ich bin komplett geheilt, er findet nichts mehr, selbst da kommen ab und zu immer noch komische Gedanken vom Teufel, wenn irgendwelche Symptome im Körper auftreten, wo dann sagen, ha, ne, fängt wieder an, ne? Dann hast du jetzt 2 Möglichkeiten. Du gibst diesem Gedanken nach, dann bist du aber schneller unten, wie du gucken kannst. Oder du gehst mit dem Wort Gottes dagegen und sagst, nein, durch seine Wunden bin ich geheilt worden. Der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich bin aus Gott geboren, ich bin eine neue Schöpfung. In mir ist keine Krankheit zu finden. In mir ist kein Krebs zu finden. In mir ist auch nichts anderes zu finden. Das müssen deine Gedanken sein. Das ist es, was jetzt kommen muss. Und deswegen möchte ich euch heute ermutigen, nehmt dieses Wort Gottes. Nehmt es wirklich. Nehmt es auch, wenn es euch gut geht, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe doch gar keine Probleme, mir geht's super gut. Ich sage euch, Herausforderungen können kommen im Leben. Die Bibel sagt nichts, dass keine Herausforderungen kommen. Aber sie sagt die Lösung da dafür. Und sie sagt, wenn eine Herausforderung kommt, dann nimm mein Wort, nimm diese Kraft, nimm es in Anspruch, nimm die Autorität in Anspruch. Und so habe ich einfach aus Situationen, sage ich jetzt einfach mal, gelernt, wo mir der Heilige Geist gezeigt hat, okay, wenn diese Gedanken kommen, dann geh mit dem Wort dagegen. Wenn im Geschäft es vielleicht nicht gerade so läuft, wie es laufen sollte, wenn Gedanken kommen, wow, und jetzt geht's runter und na, und du bist ja verantwortlich für alles, nein, dann kommen bei mir, früher sind immer die Gedanken gekommen, ja, wie soll ich das schaffen? Oh, wie soll ich das machen? Und da ein Termin und dort ein Termin und da ein Termin und das auch noch und das ist ja neu und das habe ich noch nie gemacht und so weiter. Dann sind immer Gedanken der Angst gekommen. Wie soll ich das hinkriegen? Und ich sag's euch, das hat mich nicht aufgebaut, sondern es ging runter. Also ich hatte danach weniger Kraft nach diesen Gedanken wie vorher. Aber ich habe gelernt zu sagen, nein. Sobald diese Gedanken kommen, sage ich nein. Im Namen Jesus, weg da damit. Ich bin voller Kraft, ich bin voller Stärke. Der Heilige Geist lebt in mir. Er gibt mir genau das zu diesem Zeitpunkt, wo ich es auch brauche. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich muss mir keine Ängste oder irgendwas zulassen. Ich habe genau das zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich es brauche. Auch wenn ich es jetzt noch nicht habe. Aber wenn ich es brauche, habe ich es. Wisst ihr, die Israeliten hatten, wo sie durch die Wüste gegangen sind, hatten sie auch nicht Manna für 5 Wochen im Vorrat, sondern sie hatten genau das, was sie für diesen Tag brauchten. Und Gott versorgt dich genau für das, was du für diesen Tag brauchst. Er sorgt genau für das, was du jetzt in diesem Moment brauchst. Mach dir keine Sorgen, wie soll es morgen werden. Morgen gibt er dir Neues. Und er sorgt dir dafür nicht, wie es in 2 Wochen werden will. In 2 Wochen gibt er dir wieder Neues. Er gibt dir genau für diese Situation, wo du dich befindest, genau das Richtige. Und das nicht zu knapp, sondern in Fülle. Und diese Einstellung brauchen wir, diese Gedanken brauchen wir, weil wenn du Gedanken des Mangels hast, wenn du Gedanken des Mangels zulässt, Gedanken der Krankheit zulässt, dann kommst du in diese Spirale rein. Dann kommst du da rein, wo der Teufel es geschafft hat, genau das in deinem Kopf auszulösen. Und es geht dann weiter. Genau diese Gedanken wirst du sprechen. Genau diese Gedanken wirst du ausleben. Es fängt in deinen Gedanken an. Ja, aber ich fühle mich nicht, oh, und ich fühle mich so schlecht und ich fühle mich überhaupt nicht da danach. Weißt du was? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es fängt in deinen Gedanken an. Deine Gefühle gehen nach deinen Gedanken. Wenn du gut denkst, hast du gute Gefühle. Wenn du schlecht denkst, hast du schlechte Gefühle. Aber nicht das Gefühl stoßt den Gedanken an, sondern letztendlich stoßt der Gedanke deine Gefühle an. Und letztendlich weißt du ganz genau, wenn du dich schlecht fühlst, kannst du ganz genau sagen, boah, ich hatte schlechte Gedanken. Musst du mal aufpassen. Wenn du dich wirklich schlecht fühlst, dann hast du meistens was Schlechtes gedacht. Ne? Und schlechtes Denken meine ich jetzt auch, boah, der oder der hat mich aufgeregt, das oder das hat mich aufgeregt oder das weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann. Und du wirst merken, dass du dich schlecht fühlst. Du wirst merken, dass dir Kraft im Körper fehlt. Aber es liegt nicht an irgendwelchen Umständen, sondern es liegt an deinen Gedanken, die du zugelassen hast. Es liegt daran, dass du die Gedanken dieser Welt hattest und nicht die Gedanken Gottes. Und ich gebe es dir schriftlich. Es gibt schon schriftlich von Gott, also ich kann gar nicht mehr draufsetzen. Also ich gebe dir die Bibel. Wenn du die Gedanken Gottes hast, sage ich dir, du hast das glücklichste Leben. Nicht, weil du keine Umstände in deinem Leben mehr hast, aber weil du anders darüber denkst. Weil wenn Umstände oder Herausforderungen kommen und die mögen noch so schwer sein, wenn du die Gedanken Gottes darüber hast, sind sie leicht. Wenn du die Gedanken dieser Welt drüber hast, ist es unerträglich. Es kann unerträglich werden. Es kann so weit gehen, dass du nicht mehr weißt, wo unten und oben ist. Aber mit den Gedanken Gottes, mit einer Siegesmentalität. Das, was Jesus uns letztendlich ja gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe die Welt überwunden. Alles, was in der Welt ist, hat er überwunden. Und wir sind mit ihm Überwinder. Du musst es nicht nochmal überwinden. Aber du brauchst diese Siegesmentalität in deinen Gedanken. Sonst gehst du unter. Sonst gehst du wirklich unter. Und ich möchte euch wirklich heute ermutigen. Habt diese Gedanken Gottes. Habt die Gedanken, was das Wort Gottes sagt. Ne? Wir sollen nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt denken, ne? Sondern in einer neuen Weise denken. Und zwar, wie Gott denkt. Na, wir hatten es ja eingangs gehört. Wir sollen oben. Na, wir sind oben. Wir sind nicht unten. Wir sind oben. Wer kommt auf die Idee, wenn er oben ist, zu denken wie unten? Macht keinen Sinn. Na, da wirst du dann nicht oben sein, sondern wirst du halt unten sein. Du wirst es unten nach oben vielleicht holen. Nee, du gehst von oben nach unten in dem Moment. Aber na, wir brauchen die Gedanken von oben. Wir sind oben. Wir brauchen die Gedanken Gottes. Schränk dich nicht weiter ein. Ich habe es in der Schule gesagt. Durch deine Gedanken wirst du Gott einschränken in deinem Leben. Oder du wirst dieses grenzenlose Denken haben, wie Gott hat, und du wirst Gott nicht einschränken. Also wenn jemand vor dir ist und du heißt für den oder du betest für den, kannst du schon denken, boah, der wird eh nicht gesund. Damit schränkst du Gott einfach ein. Oder du wirst sagen, nein, der wird gesund. Du wirst die Gedanken haben, dass er gesund ist, dass er aufsteht, dass das alles verschwindet und so weiter. Dann beschränkst du Gott nicht. Das war jetzt ein einfaches Beispiel. Aber ne, wenn du das weiter verfolgst in deinem Leben, wie oft schränkst du Gott ein durch deine Gedanken, indem du dir denkst, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Es geht einfach nicht. Aber Gott sagt, es ist möglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Es gibt kein Unmöglich. Nur wir denken in unmöglich. Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Vor lauter möglich und unmöglich. Bloß wir denken in unmöglich. Wir denken in Grenzen. Weg, weg. Es gibt keine Grenzen. Bei Gott gibt es keine Grenzen. Also sollte es bei uns auch keine Grenzen geben. Na? Sag nicht, ich kann nicht. Denk nicht, ich kann nicht. Boah, ich kann alles. Du hast den Heiligen Geist in dir, die Kraft Gottes. Ich meine, was ist größer? Was ist stärker als die Kraft Gottes in dir? Es gibt in diesem Universum, in dem All, was es auch, wie es noch weitergeht, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Es gibt keine größere Macht als Gott und der lebt in dir. Was soll dann dir unmöglich sein? Nichts. Es gibt nichts. Ich habe es gefunden in der Bibel. Es gibt nichts. Und wisst ihr was? Du kannst jetzt noch kommen, ja, aber Gott will das vielleicht nicht. Oder Gott hält es mir vor, weil ich nicht so toll war und weil ich Fehler gemacht habe. Und weißt du, und dann habe ich auch noch das oder das verkehrt gemacht und deswegen habe ich jetzt halt die Last zu tragen, deswegen habe ich jetzt die Krankheit. Vollkommener Quatsch! Es sind nicht die Gedanken Gottes. Und wenn du 1000 Fehler gemacht hast, dir steht trotzdem Heilung zu. Dir steht trotzdem ein Leben in Fülle zu. Dir steht trotzdem das beste Leben zu. Warum? Weil es nicht aus deinem Verdienst ist, sondern aus dem Verdienst Jesus. Er hat es für dich vollbracht. Lass dich nicht von solchen Gedanken rumbringen. Und auch nicht, wenn dir irgendjemand, ein frommer Bruder oder eine Schwester, das passiert ja hier nicht, aber wenn dir das jemand sagt, ja, aber mal, na, du weißt doch, da hast du noch einen kleinen Fehler und deswegen geht das jetzt halt nicht. Vollkommener Quatsch. Gott hat gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist perfekt gemacht. Ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich liebe dich. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass es dir perfekt geht. Aber hab diese Gedanken. Schränk dich nicht selber ein. Mach die Verbindung, kapp die Verbindung nicht, sondern hab die Gedanken Gottes. Hab die Beziehung mit ihm. Und ich sag dir, es wird laufen, selbst wenn du Fehler machst. Gott wird deinen Fehler umdrehen und wird noch eins drauflegen und sagen, super, und es wird noch besser mit dir. Das ist Gott, das ist sein Herz, das ist das, was er für dein Leben will. Schränke ihn bitte nicht mehr ein, sondern lass es fließen, diese Liebe. Lass es fließen und geh mit ihm. Halleluja. Und das setze ich jetzt frei. Ich setze wirklich frei. Jeder Gedanke, Herr, der nicht von dir ist, sondern der vom Teufel ist, in dem Namen Jesus, den binden wir jetzt und schmeißen ihn raus, in dem Namen Jesus. Und wir sprechen deine Gedanken hinein. Du bist die Kraft, du bist für uns, du liebst uns. Oh, und du hast uns gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Das sind unsere Gedanken. Du liebst uns so sehr und du bist der beste Papa, den es überhaupt gibt. Amen. So, heute anfangen will ich mit einer Frage, und zwar, hattet ihr schon mal in eurem Leben einen Sturm, irgendein Problem vielleicht? Dann könnt ihr gerne mal die Hand heben, weil ich gehöre da dazu, ich gebe es auch zu. Weil dann passt es nämlich, weil mein Thema heute heißt, die Welt oder den Sturm, die Probleme überwinden. Und dazu habe ich mehrere Beispiele aus der Bibel und auch ein eigenes. Anfangen möchte ich in Matthäus 8, 23 bis 27. Und das ist die Geschichte, wo Jesus den Sturm stillt. Ich denke, ihr kennt die alle, aber ich kann es noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar fährt Jesus mit seinen Jüngern raus auf die See und auf einmal fängt es halt mega an zu stürmen und sie versuchen aus eigener Kraft so dagegen zu paddeln, das Wasser aus dem Boot rauszuschütten und halt ja einfach in eigener Kraft. Und was passiert? Nichts. Der Sturm war immer noch da, sie wussten immer noch nicht, was sie machen sollen. Und Jesus hat einfach geschlafen. Also das ist wirklich krass. Ich glaube, keiner von uns könnte in diesem Moment schlafen, aber Jesus kann es, weil er weiß, dass ihm nichts passieren kann. Und das zählt für uns natürlich auch. Genau, und was könnte dieser Sturm heute sein oder diese Probleme? Kann ganz viel sein, können gesundheitliche Probleme sein, können finanzielle Probleme sein, können Jobprobleme sein und so weiter. Ich glaube, die Liste ist recht lang. Jeder hat auch seine eigene. Genau, und während man in so einem Sturm ist, stellt man, kommen häufig immer irgendwelche Fragen. Und ich denke, auch die Jünger hatten damals bestimmt auch Fragen, so wie kann das sein? Ich folge doch eigentlich dem Auftrag Jesus und trotzdem bin ich jetzt in einem Sturm und was soll das? Wieso passiert mir das? Oder es kann auch die Frage kommen, warum ich? Ich denke, das ist ganz typisch, ganz menschlich immer, ja, warum passiert das ausgerechnet mir? Oder manche sagen dann halt, es ist eine Strafe Gottes, aber das ist die größte Lüge, weil von Gott gibt es keine Strafe. Gott ist die Liebe, das kann, ist einfach nicht möglich. Genau. Und da jetzt die gute Botschaft, Jesus ist der Sturmüberwinder. Er hat alles überwunden für uns und er ist deswegen am Kreuz für uns gestorben. Also wie können wir noch sagen, dass wir nicht gegen den Sturm ankommen können? Wie können wir noch sagen, dass ein Sturm uns schädigen tut oder kann? Das ist nicht möglich, weil Jesus in uns lebt und wir seine geliebten Kinder sind. Genau. Und das sieht man dann auch nochmal am Ende von dem Beispiel mit den Jüngern, weil Jesus steht halt einfach auf und spricht zu dem Sturm. Also wirklich krass, ich glaube, keiner von uns hätte das damals gemacht, aber es ist einfach die Autorität, die Jesus hat und die haben wir auch. Und ich glaube nicht, dass er damals gesagt hat, oh ja, Sturm wäre nett, wenn du jetzt aufhören würdest, weil es gefährlich, das ist nicht gut. Ich glaube, so hat er nicht gesprochen. Er hat richtig in Autorität gesprochen und befohlen, dass der Sturm aufhören muss. Und das Gleiche können wir auch machen in jeder Situation, weil Jesus uns ja die Autorität gegeben hat. Und wir sind ja wie er in dieser Welt. Genau, und während ich die Geschichte nochmal durchgelesen habe, ist mir was eingefallen, was ich selber erlebt habe. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Und zwar habe ich geschlafen und während ich geschlafen habe, ich hatte meine Augen natürlich zu, aber ich habe trotzdem in meinem Zimmer wie so einen Sturm gesehen und der wurde immer größer und größer und dunkler und dunkler. Und ich hatte das Gefühl, der will nach mir greifen. Und ich lag aber wirklich in meinem Bett. Ich habe nichts gemacht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und auf einmal wurde es ganz hell und wirklich strahlend hell und der Sturm war innerhalb von einer Millisekunde war auf einmal weg und ich dachte mir so, oh wow, cool, das kann ja nur Jesus sein und im gleichen Moment habe ich so gefühlt, wie Jesus mich zugedeckt hat und mir auf die Stirn geküsst hat und ich möchte euch das wirklich teilen als Ermutigung, weil wenn Jesus in euch lebt, dann kann kein Sturm, egal wie groß er auch scheinen mag, kann nichts gegen euch kommen, weil Jesus den Sieg hat und wir Überwinder sind in ihm. Genau. Und was auch noch dazu reinspricht, das habe ich auch letztes Mal bei diesem Jugendgottesdienst auch schon ein bisschen gepredigt mit dem Fokus. Die Jünger haben zum Beispiel nur auf den Sturm ihren Fokus gelegt und was ist passiert? Nichts. Sie sind auf der Stelle getreten, es hat sich nichts verändert. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat seinen Fokus auf Gott gelegt und das sollten wir auch machen, egal in welcher Situation wir uns befinden, weil er hat ja, wie gesagt, deine Situation schon überwunden am Kreuz vor 2000 Jahren und das ist egal, wie die Situation aussieht. Genau. Und als zweites Beispiel habe ich noch Josef und das findet man in 1. Mose 37 und ich glaube, ihr kennt es auch, aber Josef hatte damals auch viele Träume. Wir würden sagen, er wäre jetzt der Ernährungsminister, so habe ich das jetzt verstanden. Oder er hat auch diesen Traum, dass sich seine ganze Familie und alle vor ihm verneigen. Aber was ist erstmal passiert? Die erste Reaktion war einfach, dass seine Brüder ihm in eine Grube geschmissen haben und verkauft haben. Also eigentlich das komplette Gegenteil, wie was Gott ihm gegeben hat und was er sich erhofft hat. Oder ja, genau. Aber Gott ist sehr gut und er hilft aus jeder Situation und auch aus dieser Grube und auch auf diesem Sklavenmarkt oder was auch immer das war. Und er kommt dann zu Potiphar und der erkennt, dass er ein großes Organisationstalent hat und was passiert, er wird befördert. Also aus dieser schlechten Situation wird was Gutes gemacht. Aber jetzt kommt schon wieder eine zweite negative Reaktion. Und zwar will die Frau von Potiphar mehr von Josef. Und er sagt aber, nee, das macht er nicht, weil sie ist ja verheiratet und das macht man einfach nicht. Und sie ist so gekränkt in ihrem Stolz, dass sie rumschreit, dass Josef sie angeblich vergewaltigt hat. Und was passiert schon wieder? Er kommt ins Gefängnis. Also wirklich sieht wieder nicht so aus, als würde sich seine Träume in irgendeiner Hinsicht irgendwie erfüllen. Aber auch da hilft Gott ihm raus. Und zum Schluss, was ist er dann geworden? Ich sage jetzt mal den Ernährungsminister und ihm ging es hervorragend. Viel besser, als es ihm davor jemals gegangen ist. Genau, und das möchte ich auch zum Schluss nochmal sagen, dass egal wie groß der Sturm aussehen mag, egal wie viele Krisen man hat, ob es jetzt in der Welt ist, also natürlich ist Krisen immer von der Welt, aber ob das jetzt nur auf einen persönlich zutrifft, aber es kann ja auch auf den Leib Christi bezogen sein, allgemein oder Corona jetzt in der Welt betrifft uns ja auch alle. Egal wie groß der Sturm aussieht, Jesus lebt in uns und er hat den Sturm überwunden und uns ist alles möglich. Amen. Sieht alles so schön aus. Danke, das wollte ich hören. Die Lea hat gesagt am Anfang von ihrer Predigt, der Jesus hat geschlafen im Sturm und er konnte schlafen, weil er gewusst hat, ihm kann nichts passieren. Und ich glaube, wir wissen das auch ganz tief in unserem Herzen. Weißt du, seitdem du Jesus angenommen hast, weißt du ganz genau, dir kann eigentlich nichts passieren. Dir kann eigentlich nichts passieren. Auch wenn was passiert, kann dir eigentlich gar nichts passieren. Ja, dir kann überhaupt nichts passieren, weil du bist sicher. Ich lese es mir vor, kennt ihr alle. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Uns kann tatsächlich nichts mehr passieren. Weißt du, du bist sicher. Als du Jesus angenommen hast, bist du sicher, wie in so einem Safe House, also eine feste Burg, du bist einfach sicher. Ja? Du kannst schlafen, mitten im Sturm, egal ob sie toben, egal was sie vorhaben, egal was sie gegen dich schmieden, du bist einfach sicher. Und ich bin reingekommen vorhin in den Gottesdienst und seitdem ich mich da hingesetzt habe, habe ich ständig das Bild von einem Fondue vor Augen, den ganzen Gottesdienst. Kennt ihr ein Fondue? Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was das ist. Es gibt ja verschiedene. Und wir haben mal sowas geschenkt gekriegt am Anfang unserer Ehe. Das ist wie so ein Topf, ja, und da kommt, kommt ganz viel Öl rein. Es gibt ja auch Käsefondue. Also wir haben es erst mit Käse gemacht und dann mit Öl. Ich spreche mal vom Öl. Das wird heiß gemacht, zum Kochen gebracht. Dann kommt ein Stöfchen drunter, dass es auch schön heiß bleibt. Und dann machst du Fleisch auf den Spieß und das kommt da rein. Und ich glaube, Gott hat das mit uns so vor, weißt du. Das ist sein Plan mit unserem Leben, ja. Manchmal hast du wirklich den Eindruck, du bist wie in so einem siedenden Öl reingestopft, ja. Aber weißt du, was da, wir haben das Fondue wieder verschenkt, weil ich habe es nicht vertragen. Das war viel zu fett. Das ist aber der Trick an der Sache. Dieses Fleisch wird völlig durchtränkt von dem Öl, ja, und es wird so richtig zart, richtig wohlschmeckend. Und Gott will genau das mit uns machen. Er will uns zart und wohlschmeckend für die Welt machen. Und durchtränkt von diesem Heiligen Geist, ja, durchtränkt auch von dieser Liebe. Ich glaube, auch auf diese Liebe kommt es an, ja. Ich habe diesen Text immer gelesen, den ich gerade vorgelesen habe. So, ja, nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Also Gott ist immer für mich. Aber ich glaube, das trifft es nicht mal annähernd, ja. Ich glaube, Gott ist ja Liebe. Und er will und er macht das, dass wir so durchtränkt sind von seiner Liebe, ja, von seiner Liebe, dass wenn wir unter Druck geraten, dass immer Liebe rauskommt, ja, immer Heiliger Geist rauskommt. Das ist wie bei diesem Fondue, ja, wenn du dieses Fleisch isst, das schwimmt im Öl, du kannst es nicht mehr trennen, ja, weißt nicht mehr, was Fleisch ist und du weißt nicht mehr, was Öl ist. Und so ist es auch bei uns, weißt du, du weißt nicht mehr, was Fleisch ist und was Liebe ist, weil du kannst es nicht mehr trennen, weißt du, wenn du unter Druck kommst, wenn ein Sturm kommt in dein Leben oder irgendein Symptom, es kommt immer nur diese Liebe raus. Vielleicht auch ein bisschen Fleisch dabei, aber es ist ganz zart und wohlschmeckend, ja. Oder wird immer zarter, je länger du in dem Topf bleibst. Also entzieh dich diesem Topf nicht, ja. Und bitte den Herrn, dass er Feuer drunter macht, ja. Das ist immer, je heißer, je besser. Je schneller wirst du zart. Manche sind ein bisschen zäher, gell? Die brauchen einfach, so wie ich jetzt, ja. Aber manche werden gleich ganz schnell gar. Aber auch wenn du ein zäher Knochen bist, dieser Topf bringt dich zum Schmelzen, ja. Er bringt diese Liebe, dieses ständige Einweichen in seiner Liebe, das macht dich zart, das macht dich so zart, das glaubst du gar nicht. Und das macht dich gleichfalls so stark und so überwindermäßig, weil ganz am Anfang steht, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Gerade wenn du in dieser Liebe richtig gesotten bist, sage ich jetzt mal, richtig durchdrängt bist du mehr als ein Überwinder, weil dich kann nichts mehr touchen. Du hast deine Umstände wie jeder andere auch, aber du gehst da durch, weil du einfach weißt, dir kann nichts passieren. Du sprichst die Worte, die Jesus dir gibt, du sprichst sein Wort, ja, du wirst strahlen, du wirst immer mehr diese Lichtgestalt, ja, und immer mehr sieht man Jesus in dir. Und dieser, auch wenn Fehler passieren, weißt du, diese Liebe setzt sich letztendlich durch, weil irgendwann kann man dich nicht mehr trennen von Christus, ja, weil er immer mehr Gestalt in dir annimmt. Und das ist sein Plan, weißt du, das ist sein Plan mit uns, ja, nicht eine Liste von Gesetzen, sondern dieser Topf, wo du reinkommst, ja. Ist einfach so, es ist ein schönes Bild, finde ich, mir gefällt das. Ja, manchmal ist es ein bisschen unangenehm da drin, wenn es einfach zu heiß wird und zu warm und so. Und manchmal geht dann auch der Heilige Geist auf den Keks. Ich weiß nicht, manchmal willst du nichts davon wissen, immer dieses, ja. Aber das ist doch gut, weil er gibt nicht auf, weißt du, Gott gibt nicht auf bei dir. Und der Heilige Geist gibt nicht auf bei dir, weißt du? Er geht immer weiter mit dir und er macht dich immer wohlschmeckender und immer, immer toller und immer überwindermäßiger. Aber du kannst ganz entspannt dabei bleiben. Also ich habe gelernt, je entspannter ich bin, umso besser ist es für den Heiligen Geist. Ja, da hat er leichtes Spiel mit mir. Wenn du so verkrampft bist und... Also bei mir ist es so, bei dir kann es anders sein. Da wird es ein bisschen schwierig. Gott ist einfach gut, weißt du. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens, Jesus angenommen zu haben. Gott ist gut und er kommt mit dir zum Ziel. Ja? Und er hat noch jeden geschafft. Ich sagte, er hat noch jeden geschafft. Im positiven Sinn natürlich. Ja? und weißt du, und du fängst auch an, ihn zu lieben, ja. Am Anfang sind es vielleicht noch Worte, ja, Herr, ich liebe dich und ich gebe dir mein Leben, ja. Wenn du dich bekehrst, ja, ist deine Entscheidung, du willst hier Gott haben, ja. Aber irgendwann gibst du ihm immer auch mehr von deinem Leben. Du gibst ihm alles nach und nach ab. Dauert manchmal eine Weile. Da kommt das dazu. Und Gott ist so, weißt du was, das schätze ich so, der ist so geduldig, der hat so viel Geduld mit dir und mit mir, der wartet einfach, bis du es ihm gibst, ja? Und immer mal klopft er an, so ganz zart, wie wär's denn? Jetzt gib mir doch das auch noch. Und das ist so schön, weißt du? Und irgendwann sagst du, ich komme ja eh nicht drum rum und gibst das auch noch ab, ja? Du gibst einfach eins nach dem anderen ab, weil die Liebe kocht dich weich. Die kocht dich so weich, ja? Du kannst dem nicht entfliehen, das ist... Da gab es diesen Wilhelm Busch, der hat ein Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal. Weißt du, wenn du Jesus angenommen hast, ist es dein Schicksal im positiven Sinne. Du kannst dieser Liebe nicht widerstehen, weil die hat dich und die nimmt dich ein von allen Seiten. Diese Liebe durchdrängt dich von allen Seiten. Diese Liebe ist deine Identität. Und das ist das alles, was du willst, weißt du. Wenn du wirklich nachdenkst, ja, du hast den Plan und das für dein Leben und diese Vision. Aber letztendlich willst du nur in dieser Liebe immer sein, in seiner Herrlichkeit. Also stell dich immer mehr fest, du willst einfach nur da sein, in seiner Gegenwart. Und dafür wirst du alles andere weg, weißt du. Alles andere ist dann unwichtig für dich, wie es der Pastor auch am Sonntag gesagt hat. Ich erachte alles für Dreck. Ja? Nach und nach erkennst du, dass das alles andere gar nicht zählt, gar nicht so wichtig ist. Auch schön, aber nicht wichtig. Letztendlich, wenn seine Gegenwart da ist und wenn ich hier in den Gottesdienst komme und plötzlich ist Gott da, das ist das Allerschönste. Das ist wie Geburtstag und Weihnachten und Ostern. Ja? Das ist wirklich so. Ja? Das ist gut, Gott ist gut. Seid ihr begeistert? Gott ist gut. Ja, ich bin total begeistert. Gott ist gut, ja, und er liebt dich und er liebt mich, ja. Und er bringt uns hervor und er macht uns zu diesen Jesus-Männern und Jesus-Frauen. Das sind wir ja schon. Es sind wir ja schon. Aber es kommt richtig hervor, es sprudelt hervor und du kannst ihm nicht entfliehen. Ich glaube, das ist dir jetzt klar geworden. Und so auch beim Geben, ja, weißt du, wir sind auch diese Jesusmänner und Jesusfrauen beim Geben. Es kommt einfach hervor, weißt du, du gibst einfach, weil es deine Identität ist und du willst geben und du kannst auch gar nicht anders und du bist auch völlig frei, weißt du, du bist gar nicht irgendwie gezwungen. Ja, und so wollen wir wirklich mit Freude geben. Das ist wichtig. Gib einfach mit Freude, wie du es dir in deinem Herzen vorgenommen hast. Ja, und wie es dir der Heilige Geist zeigt. So machst du es. Und dann wird es nur gut. Ja, dann wird es nur gut. Ja. Gibt noch diese eine Sache, wo Jesus sagt, die geht mir noch in den Kopf rum, die gebe ich noch weiter. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, sagt er an einer Stelle. Oder wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Ja, weiß nicht, kann ein bisschen religiös werden, dass du da nicht unter Druck kommst. Aber es ist einfach so, wenn du dein Leben irgendwie Jesus gegeben hast. Das heißt im Markus, wo er gefragt wird, von irgendwelchen Leuten, was ist das erste Gebot? Wir wissen ja, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Aber davor sagt er, Gott ist ein Herr. Er ist ein Herr. Weißt du, er ist ein Herr. Und manchmal wissen wir noch gar nicht so richtig, was es bedeutet, ein Herr zu haben, einen Herrn zu haben. Das ist Schutz. Und das ist aber auch, ihm unser Leben zu geben. Ihm sagen, wenn er Herr ist, dann darf er auch was sagen in deinem Leben. Da darf er auch sagen, folge mir nach, dann darf er auch sagen, lieb, dann darf er auch sagen, vergib, dann darf er auch sagen, gib, dann darf er alles zu dir sagen. Er ist ein Herr und du liebst ihn, weißt du? Du liebst ihn von ganzem Herzen. Liebst du ihn? Du liebst ihn. Du liebst ihn von ganzem Herzen. Gib mal die einmal rum, Seite so weit. Schreibst du? Genau, mit Freude geben wir. Mit Freude. Mit Freude. Juhu! Mit Freude. Geht's euch gut? Ich glaube, euch geht's gut, verdammt. Was für ein Abend. Was für ein Abend. Was für starke Prediger. Seid ihr begeistert über die starken Prediger? Die waren mir. Das ist echt. Ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert. Dann beten wir für die Sammlung. Vater, ich danke dir für diese Sammlung, Herr, und ich segne sie in deinem Namen. Ich danke dir, dass dein Fluss des Segens davon ausgeht jetzt und der Segen zurückfließt zu jedem Einzelnen. Ja, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Das ist gut. Das ist gut. Dann gebe ich euch noch die Ansagen. Am Donnerstag haben wir keine Glory-Live-Schule, da haben wir Ferien, das wisst ihr ja schon alle. Am Samstag trifft sich das Evangelisationsteam, 14 Uhr, Schlossplatz, genau. Am Sonntag, am 8.8., 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst. Parallel Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren. In 4 Gruppen mit Anmeldung. Anmeldung ab 9.45 Uhr. Lade deine Freunden, Bekannten und Verwandten ein, weil die brauchen es. Ja, die brauchen es. Ich habe festgestellt, es gibt keinen Menschen, der Jesus nicht braucht. Die Menschen brauchen einfach Jesus. Sie brauchen dieses, ich weiß gar nicht, Christian hat es gesagt, wie die Menschen ohne Jesus auskommen, ja, ohne sein Wort auskommen, ohne seine Liebe auskommen, ist mir völlig schleierhaft, aber die kommen nicht aus, denen geht es wirklich schlecht, weil die müssen mit allen selber rumkommen, ja, dann gibt es ein paar gute Stunden, dann gibt es einen Urlaub und dann gibt es das Wochenende, wo man drauf hinschafft, aber im Grunde genommen geht es den Menschen ohne Jesus schlecht, das muss uns klar werden, den Menschen ohne Jesus geht es schlecht, ja, auch den Menschen, die andere Götter haben, denen geht es auch nicht gut, weil Jesus ist der einzige Gott, der dich frei macht, der die Schuld bezahlt hat, der den Schuldschein zerrissen hat, wo du wirklich aufatmen kannst, ja, deswegen lade ein, ja, sei ermutigt, wirklich die Leute mitzubringen, weil sie brauchen es, ist die Liebe, gell? Es ist die Liebe. Am Dienstag, 10.8. haben wir wieder Gloryhäuser. Yippie, Preis dem Herrn für die Gloryhäuser ab 19 Uhr in der Region und darüber hinaus. Es gibt eine Liste der Gloryhäuser im Foyer und auf der Webseite. Ja. Wenn du noch kein Gloryhaus hast, such dir eins. Die Gemeinschaft ist wirklich genial im Gloryhaus. Da kann man noch mal tiefer gehen, noch mal mehr beten füreinander. Das ist einfach gut. Alle sonstigen wichtigen Termine im Infoblatt Aufbruch für Juli, August am Welcome-Tisch und am Infoständer. Genau, und wir beten auch unter der Woche für die Kranken. Da gibt es erweiterte Zeiten für Beratung und Gebet. Brauche ich nicht vorlesen, gut hängt da dran. Super. Dann haben wir alles. Besuchsdienst. Wenn du nicht kommen kannst, melde dich da an, kommt jemand vorbei zum Beten. Genau, dann suchen wir noch ganz dringend. Ich finde es jetzt gerade nicht. Was suchen wir? Wir suchen Hilfe beim Putzdienst, genau. Weil sind ein paar Leute jetzt ausgefallen, weggefallen. Wenn ihr euch vorstellen könnt, beim Putzdienst zu unterstützen, meldet euch doch bitte bei der Trier. Das ist auch ein wichtiger Dienst. Putzen macht Spaß, habe ich auch schon gemacht, ganz am Anfang im Kafat. Und wirklich, es ist erstaunlich, wenn du putzt, es ist die Kraft da, es ist die Salbung da. Weißt du, du musst nicht predigen für die Salbung, ja, das ist auch schön. Aber beim Putzen ist die Salbung genauso da. Weißt du, Gott ist da. Du bist hier im Gottesdienstraum ganz allein. Meine Frau putzt auch mit, erzählt mir auch immer, das ist immer voll gefüllt, da ist die Salbung da und da kannst du dem Herrn begegnen. Das ist eine tolle Sache. Also, melde dich. Genau, dann wende ich mal deinen Nachbarn zu und sag mal, du bist im Topf. Du wirst durchtränkt von der Liebe. Du kommst immer mehr hervor. Jesus lebt in dir. Du hast es geschafft. Nichts kann dir mehr passieren. Ja, du stehst über den Umständen. Du lebst einfach oben. Du schaust auf das, was oben ist. Da, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Ja, und von dort regierst du. Heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. Amen. Ihr seid die Allerbesten. Ich wünsche euch den schönsten Abend. Seid gesegnet. Die Engel sind mit euch. Amen.